Bayern 2 Hörspiel. Vor 100 Jahren, am 8. März 1922, wurde der deutsche Schriftsteller Heinar Kippart geboren. Aus diesem Anlass bringen wir nun das Hörspiel von deutschen Pflichtmenschen. Grundlage des Hörspiels ist Kipparts Erzählung »Der Deserteur«, die auf authentischen Geschehnissen basiert. Valerie Stiegele hat Kipparts Erzählung mit Notizen und weiteren Materialien aus dem Nachlass zu einer Hörspielszenerie verarbeitet, die aus verschiedenen miteinander kontrastierenden Perspektiven die Vorgänge in einem deutschen Konzentrationslager des Zweiten Weltkriegs beschreibt. Heinar Kippart war ein bedeutender Vertreter des Dokumentartheaters. Die größte Bekanntheit erlangten seine zeitkritischen Schauspiele in der Sache J. Robert Oppenheimer und Bruder Eichmann. Er starb am 18. November 1982 in München. Von deutschen Pflichtmenschen. Nach der Erzählung »Der Deserteur« sowie Materialien aus dem Nachlass von Heinar Kippart. Hörspielfassung Valerie Stiegele. Im Mai 1943 arbeitete ich den fünften Monat im Nebenlager 1 Mona AG Sprengstoffe. Ich wog noch 80 Pfund. Ich konnte die Brennnesselsuppe nicht mehr bei mir behalten. Ich aß gehackte Brennnesseln, ich erbrach Brennnesseln. Wässriger Stuhl lief mir die Beine hinunter im Gehen. Ich wusste, was das hieß. Ich war ein Muselmann. Ich würde das Lager verlassen wie die anderen Muselmänner durch den Rauch. Alfred Hertel, Kommunist und Schriftsteller. Seit 1939 KZ-Häftling. Ich hatte keine Angst vor dem Tod, vor dem Sterben jedoch hatte ich Angst. In der Mittagspause, 20 Minuten, kroch ich unter einen Haufen Putzwolle in einem Verschlag des Maschinenschuppens. Ich stand nicht auf. Ich fühlte, dass ich in den Bauch getreten wurde und ich stand nicht auf. Ja, sieh dir die Lärge an, den Verrecker, liegt er hier in der Putzwolle und macht 15. Hey, hey! Komm, Kingler, aufstehen, arbeiten, Rabotti. Hey! Ja, willst du nicht arbeiten? Magst du nicht arbeiten, das brauchst du auch bloß nicht zu sagen. Bistra, Rabotti, bistra, soll ich da mit dem Knüppelbeine machen? Ja, was ist denn, was hat's denn? Ein Socker Stickel Brot hat. Wo bist denn du her? Von Nisch. Nisch? Der Hertel. Der Hertel Alfred aus Nisch. Aus Nisch bist du. So was, wo sie die Pfefferminzkichel machen. Und ich bin aus Wilka, wenn du die Zuckerfabrik kennst. Nur Wartok, ich bin gleich wieder zurück. Ich hatte vielleicht 20 Jahre nicht mehr Schlesisch gesprochen. Und jetzt? Weil ich es hörte? Weil ich zu sterben im Begriff war? Nur siehst du, nur Wartok. Da hat's was Schönes drinne, was Verträgliches. Da hat's Milchreis drinne. Den tust du jetzt essen, ganz allein und nicht so hastig, gell, Lok? Und wenn du dann und du hast dich ausgeruht, dann nimmst du das Ölkändl da hier und deck immer mit Samen über, als wenn du das geholt hättest von mir. Nun siehst du, nur ist auch. Ich aß den süßen Reis kornweise. Und tropfenweise den süßen, klebrigen Saft. Was ich in diesem Augenblick empfand, war Glück. Ich glaubte zu fühlen, wie die Lebenskraft in alle Glieder zurückströmte, und mein Lebenswille fasste einen Entschluss. Ich nahm die Ölkanne, ich zwängte die dicken Füße in die Holzpantinen, ich lief in die Maschinenhalle. Ich sah den Elektrokarren die Laderampe herunterkommen. Ich stolperte, ich streckte im Fallen mein linkes Bein unter das Rad des schwer beladenen Karrens, und ich fühlte den Schmerz des brechenden Knochens wie eine Befreiung. Mit Hilfe des Vorarbeiters aus Wilkau wurde ich als unfallverletzter Häftlingsarbeiter in den Krankenbau eingeliefert und entging so der gewöhnlichen Vernichtung durch Arbeit. Nach meiner Genesung hatte ich durch Vermittlung eines Genossen aus der illegalen kommunistischen Parteileitung des Lagers das Glück, in die Postabteilung des Scharführers Schramm zu kommen, eines ehemaligen Postbediensteten. Im Lager wurden damals täglich 2 Transporte abgefertigt, die aus Italien oder aus Frankreich kamen. Deshalb stellte die Postabteilung zusätzlich Häftlinge ein, die Französisch oder Italienisch sprachen. Für unseren Dienst, der körperlich nicht anstrengend war, bekamen wir Häftlinge, vorwiegend BVer, Berufsverbrecher, die doppelte Suppen- und Brotration, neue Häftlingskleidung, Seife und 2 Zigaretten pro Transport. Die Abfertigung war für jeden Transport genau festgelegt, damit keine Wartezeiten und kein Verlust an Leergut für die Reichsbahndirektion entstanden. Die Laderampen waren mit Blumenkästen, Petunien und Pelargonien geschmückt. Auf einem Podest spielte eine Zigeunerkapelle. Die Türen der Güterwagen wurden von Häftlingen geöffnet. Um Verwechslungen zu vermeiden, sind die Koffer an der Gepäckabgabe, die Wertsachen, auch Prothesen und Brillen, am Wertsachenschalter abzugeben. Die Grüße an die Angehörigen müssen leserlich geschrieben sein und dürfen 10 Zeilen nicht überschreiten. Haben Sie Verständnis für die hygienischen Maßnahmen? Das Inhalieren ist zur Desinfektion nötig. Wer anständig und offen ist, wird auch von uns anständig und offen behandelt werden. Jeder Insasse der Güterwagen bekam einen Laufzettel mit genauen Instruktionen sowie einen Gutschein für Kaffee, Mittag und Abendessen. Für jeden Güterwagen war ein langer Tisch und 2 Bänke vorgesehen. Kaffeeausgabe durch junge weibliche Häftlinge. An diesem Ruhepunkt erfolgte die Ansprache des Kommandanten, Standartenführer Klütefisch oder dessen Stellvertreter, die ich zu übersetzen hatte. Klütefisch wünschte, dass sie vom Übersetzer in einer sachlichen, zugleich aber militärischen Diktion vorgetragen würde. Jüdische Bürger aus Lyon! Citoyen juif de Lyon. Ich spreche zu Ihnen als der Kommandant des Arbeitslagers, dem Sie künftig unterstehen. Die Reichsregierung, der ich als Offizier diene, hält es im Interesse der allgemeinen Ordnung für erforderlich, Sie für die Zeit des Krieges hier zu internieren. Ich möchte Ihnen reinen Wein einschenken. Ein Arbeitslager ist kein Erholungslager. Alle arbeitsfähigen Männer und Frauen werden hier zu arbeiten haben. In Fabriken, in der Landwirtschaft und in den Lagereinrichtungen selbst, den Küchen, Kindergärten, Wäschereien und so weiter. Dort werden sich besonders die Älteren unter Ihnen nützlich machen können. Die Lebensbedingungen, Unterbringung und Verpflegung sind kriegsbedingt einfach. Ich glaube aber sagen zu können, dass Sie eine große Verbesserung gegenüber Ihren bisherigen Umständen darstellen. Wenn Sie unsere Anweisungen befolgen, wenn Sie die Lagerordnung einhalten, wenn Sie Ihre Pflicht tun, wie wir die unsere, dann werden Sie keinen Grund zur Klage haben und es werden Ihnen alle Erleichterungen zuteil, die möglich sind. Ich bitte Sie zu verstehen, dass es im Interesse der Lagerhygiene notwendig ist, dass alle Kleider desinfiziert werden und dass sich jeder Einzelne einem desinfizierenden Duschbad zu unterziehen hat. Ich bitte den Anweisungen der Ärzte und des Pflegepersonals unbedingt Folge zu leisten. Wer den Wunsch hat, seine Angehörigen von seiner Ankunft hier zu benachrichtigen, kann dies jetzt auf den dafür vorgesehenen Karten tun. Ich hoffe auf eine gute Zusammenarbeit. Je compte sur votre collaboration. Wir gaben die Karten aus, wir informierten die Leute, was geschrieben werden durfte, um die Zensur zu passieren. Wir sammelten die Karten ein. Was ich Sie fragen wollte, Herr, ich kenne Ihren Namen nicht, ob es sich nicht empfiehlt, ob es sich nicht auch für uns ältere Leute empfiehlt, sagt mein Mann, dass wir uns als arbeitsfähig melden, um hier zu bleiben, um hier unsere Ruhe zu finden. Sicher, Madame. Aber ich habe nie in einer Fabrik gearbeitet und nie in der Landwirtschaft. Auch Gustave nicht. Er ist Uhrmacher, er hat sein Werkzeug bei sich. Ob er sich nicht besser als Uhrmacher meldet? Sicher, Madame. Aber wird es hier genügend Uhren geben? Es sind 4 oder 5 Uhrmacher in diesem Transport, die wir kennen. Wird es genügend Uhren für sie alle geben? Sicher, Madame, keine Sorge. Ja, nicht, dass wir eine Ausnahmestellung wünschen. Was ich nur fragen wollte, Gustave ist Elsässer eigentlich. Er war im Ersten Krieg, er hat eine deutsche Kriegsauszeichnung. Und er verlor sein Bein auf deutscher Seite. Ob er diese Auszeichnung nicht vielleicht anstecken sollte? Das wird sicher nicht schaden, Madame. Siehst du, Gustave, du sollst. Wenn Sie hier die Nummer 5500 hinschreiben, Madame, das ist die Postsammelnummer. Und Ihre vollständige Unterschrift bitte, Vor- und Familienname. Wir mussten alle Karten der Neuangekommenen aussortieren, die irgendwelche verschlüsselten Mitteilungen enthalten konnten. Wenn die Schriftproben ausreichten, wurden die aussortierten Karten von unseren Spezialisten neu geschrieben. Der Kommandant maß der einwandfreien Benachrichtigung der Angehörigen im Hinblick auf spätere Transporte eine große psychologische Bedeutung bei. Unsere Arbeit wurde von dem Kapo Arthur Hielscher kontrolliert, einem seinerzeit berühmten Fälscher, der als Berufsverbrecher ins KZ gekommen war. Er war der mächtigste Mann der Postabteilung. Unachtsamkeiten oder Fehler konnten die Ablösung des Häftlings, das heißt dessen physische Vernichtung, zur Folge haben. Als gelernter Lithograf und von der illegalen Arbeit in der Partei her hatte ich mir bald eine gewisse Fähigkeit in der Nachahmung fremder Schriften erworben. Sie reichte für einfache Korrekturen aus, die ich Hielscher jedoch stets vorzulegen hatte. Eine humane Erledigung kann nur auf Vertrauensbasis erfolgen oder gar nicht. Schau, schau. Gut, gut. Jeder Buchstabe richtig, Hertel. Auch die Bindung. Aber der Duktus, der sieht vollständig künstlich aus. Es kommt nicht auf die Einzelheiten an. Schau, auf den inneren Rhythmus einer Schrift. Nicht das E, das U. Den Duktus. Schau, ich schreib's dir mal vor. Liebe Helene, wir freuen uns, dir mitteilen zu können, dass wir gut angekommen sind und dass du dir keine Sorgen machen musst. Papa findet das Klima für seine empfindliche Brust ausgesprochen angenehm. Angenehm. Wir sind nach der doch recht anstrengenden Fahrt sehr erleichtert. Deine dich liebende Mama. So, komm weg. Der Mensch ist vertrauensvoll bis in den Tod, wenn man ihn nicht gewaltsam daran hindert. Die Kunst des Fälschens, Hertel, ist eine Frage der Fantasie, der Einfühlungskraft sowie der unermüdlichen Übung. 2 Zigaretten, Hertel. Ich habe 2 Zigaretten gesagt, Hertel. Mhm. Ja und? Ich gebe dir keine. Interessant. Deine Gründe? Du hast kein Recht, von anderen Häftlingen Zigaretten zu verlangen, nur weil du der Capo bist. Wenn ich das Recht nicht habe, Hertel, bei einem Anfänger, für meine Arbeit, dann habe ich aber doch das Recht, nicht wahr, mit dieser deiner Karte hier zum Schramm zu gehen und ihm zu sagen, dass wir dich hier nicht brauchen können, oder? Das machst du nicht, Hiltschön. Nicht, Busse. Das mache ich nicht. Lass den Quatsch. Du hast selber Zigaretten. Es ist ein Beschluss, dass jedem seine Ration und seine Zigaretten zustehen. Und wer hat das beschlossen? Wir, Hiltscher, die Häftlinge. Darf? Zu denen du auch gehörst als Capo. Du bist wir, Busse, was? Weil du was Feineres bist. Politischer Häftling. KP-Funktionär. Du bist wir, wenn ich dir in die Fresse schlage, bist du wir. Wenn du zu Schramm gehst, Hiltscher, kommst du nicht nach Hause. Das sieht man immer hinterher, Busse. Immer hinterher. Lass mich durch. Achtung, der Schramm! Na, Hiltscher, willst du nicht melden, du Armleuchter? Melde Herrn Scharführer Sonderabteilung B mit 24 Häftlingen bei der Arbeit. Keine besonderen Vorkommnisse. Weitermachen. Die Qualität einer Idee ist zu messen an der Qualität des Geschäfts, das mit ihr zu machen ist. Lagerkommandant Klüke Fisch am Telefon mit Sturmbannführer Socker vom Wirtschaftshauptamt in Berlin. Schauen Sie sich doch die Abrechnungen an, die jeden Monat aus Ihrem Laden kommen, Herr Klüke Fisch. Herr Sturmbannführer, mein... Hier, ich habe eine vor mir liegen. 150.000 Durchgänge monatlich. Und was kommt dabei heraus? Keine 4 Millionen. Ich bitte Sie, Herr Sturmbannführer, es ist doch ganz unmöglich von mir zu verlangen, dass... Zahngold und Klamotten und alten Brillengestellen, wenn Sie das rentabel nennen wollen. Aber ich bin rentabel, Herr Socker, im Rahmen meiner Aufgaben. Alle meine Investitionen, Krematorium 4, Filteranlagen, die neue Gaskammer unterirdisch, kein Pfennig fremdes Kapital. Sehen Sie sich andere Lager an. Ich werde Ihnen einmal vorlesen, Herr Klütefisch, was mein Chef, Obergruppenführer Müller, als Kommentar zu Ihrer letzten Abrechnung geschrieben hat. Ich bitte darum. Da heißt es: Es scheint dort Leute zu geben, die den Rohstoffhandel aus der Krematoriumsarbeit für ein einmaliges Geschäft halten. 74,85 Mark pro Nase. Es ist aber kein Geschäft, gerade insofern es einmalig ist. Der Wert auch eines Juden liegt in dessen Arbeitskraft. Ich lasse die Juden arbeiten, Herr Socker. Soweit und solange sie dazu fähig sind. 12.000 Häftlinge sind allein als Arbeiter an die Mona AG vermietet. Ja, das bringt 4 Mark für Gelernte und 3 Mark für Ungelernte pro Tag. Und wie viel bleibt, nachdem unsere Lagerkosten abgezogen sind? Ich zitiere wieder Herrn Obergruppenführer Müller. Es ist ein Skandal, dass die im Stand befindlichen Häftlinge zur Arbeit an die Industrie praktisch hergeschenkt werden. Man muss sich fragen, wer macht den Schnitt? Herr Sturmbannführer Socker, ich zitiere lediglich, Herr Klütefisch. Also, Zitat. Ich bitte zu untersuchen, wie diese sittenwidrigen Häftlingstaxen zustande gekommen sind. Sie sind mit der Zustimmung des Wirtschaftshauptamtes, also Ihrer Behörde, zustande gekommen, Herr Socker. Auf Ihren Vorschlag, oder? Es war der Vorschlag der Industrieseite. Und die Industrieseite war Ihr alter Schulfreund Blombach? Der Arbeitsdirektor der Mona AG, jawohl. Haben Sie Blombach einen Gegenvorschlag gemacht? Nein. Ich habe sein Angebot dem Wirtschaftshauptamt zugeleitet. Ihren Vorgesetzten, Herr Socker. Ich bin kein Wirtschaftler. Ich verstehe nichts von solchen Sachen. Sie haben das Angebot aber trotzdem unterstützt, nicht wahr? Entschuldigung. Ist das ein Verhör? Ich darf das Gutachten von Obergruppenführer Müller zu Ende lesen, ja? Bitte. Es ist den KZ-Kommandanten klarzumachen, dass ein KZ nicht nur eine ideelle Einrichtung ist in dieser angespannten Kriegslage, sondern auch ein kriegswirtschaftliches Unternehmen, das rentabel zu sein hat, wie jeder andere kriegswirtschaftliche Betrieb. Heil Hitler, Müller, Obergruppenführer. Dann kann ich das Programm nicht wie bisher durchführen. Nicht primär jedenfalls. Dann ist die ganze komplizierte Organisation, die ich hier in jahrelanger Arbeit aufgebaut habe, in den Eimer zu schmeißen. Doch nicht das Kind mit dem Bade aus. Wir werden noch Gelegenheit haben, uns uns persönlich darüber zu unterhalten, was für Lösungen es für das Problem gibt. Arnold Klütefisch, brasilianische Niederschriften aus den Jahren 1956 bis 58. Wenn ich heute aus der Distanz darüber nachdenke, wie es gekommen ist, dass ich mich wenigstens zeitweise in die furchtbare Pflicht zwingen ließ, als Kommandant eines Konzentrationslagers an den Vernichtungsprogrammen verantwortlich teilzunehmen, so möchte ich vorrangig meine Herkunft aus einer alten Offiziers- und Beamtenfamilie anführen. Die Sicherheit, die ich nach Erziehung und Ausbildung der Autorität gegenüber empfand, und zwar der staatlichen so gut wie der religiösen oder familiären. Die gedankliche Zuwendung zum Nationalsozialismus erfolgte ja bei mir und Leuten meiner Herkunft gerade, weil sich der Nationalsozialismus zu den Ordnungsprinzipien bekannte, die nach dem verlorenen Ersten Weltkrieg mit seinen sozialen und wirtschaftlichen Erschütterungen unwiederbringlich dahinschienen. Es war für mich selbstverständlich, an deren Wiederaufrichtung zu arbeiten, sobald das möglich war. Und es war der Elite- und geheimbundhafte Charakter, der mich zur SS zog. Das Empfinden, einem Orden anzugehören, der die Welt zu verlorenen Idealen zurückbrachte und deren Feinde unschädlich machte. Die abscheulichen Realitäten eines Lagers, die ständige Teilnahme an Verbrechen größten Ausmaßes, die nicht wegzureden sind, begriff ich für mich als eine zusätzliche Verantwortungslast, die ich im Dienst der Sache zu tragen hätte. Die Geheimhaltung erleichterte mir das Gefühl der Erwähltheit und ich hielt sie selbst meiner Frau gegenüber durch. Im Übrigen war es möglich, die Realitäten des Lagers zu verwalten, ohne sie tatsächlich zu sehen. Die Häuser der Stabsoffiziere lagen vom Lager weit entfernt, bewacht von einer speziellen Postenkette. Es kam vor, dass ich vom Lager über Wochen hin nur das Verwaltungsgebäude betrat oder mir die Vorgänge nach Hause bringen ließ. Auch die Tötungen erreichten mich in der Regel nur als Meldungen. Verwaltungsmäßige Vorgänge, Zahlen. Eine arbeitende Vergasungsanlage sah ich nur einmal, als ich eine ranghohe Delegation durch das Lager führte. Ich musste mich danach schnell entfernen. Wenn man einen Ballon steigen lassen will, dann muss man auch etwas in ihn hineintun. Ein Krebsessen im kleinen Kreis auf der Terrasse des Hauses von Lagerkommandant Klütefisch. Die anwesenden Gäste, Sturmbannführer Erich Socker vom Wirtschaftshauptamt in Berlin und Hauptsturmführer Max Halske. Darf ich nachschenken, Max? Immer, Arnold, immer. Danke dir. Es ist schön, mal wieder hier zu sein. Diese Ruhe und Frieden nach all den Monaten in Berlin. Ja, Prost, ihr Herr. Prost. Zum Wohl. Nun, Herr Klütefisch, wie steht's? Haben Sie sich unser Telefongespräch noch einmal durch den Kopf gehen lassen? Gewiss, Herr Socker, gewiss. Manchmal sitze ich hier am Abend nach Dienstschluss allein und sehe das Lager im Mondlicht liegen. So wie jetzt. Die Buchengruppen um die Krematorien, die weißen Lagerstraßen. Und wenn ich dann denke, was hinter dieser Ruhe steckt an ungeheurer, übermenschlicher Pflichterfüllung. Und was ich als Kommandant von den Menschen verlange, die hier Dienst tun, an Härte und innerer Anständigkeit, dann, Herr Socker, frage ich mich allerdings unwillkürlich, ob es zulässig ist, an diese vollständig ideellen Bereiche nun auch die Maßstäbe des wirtschaftlichen Nutzens anzulegen, wie Sie das tun. Nicht ich lege diese Maßstäbe an, Herr Klütefisch. Nicht ich. Mein Amt, das Wirtschaftshauptamt, das erstens die Idee sehen muss, zweitens die Einrichtungen, die sie verwirklichen, und drittens, aber nicht zuletzt, den Nutzen für das Ganze. Und dass ich fragen muss im Falle unserer Lager, die zu wenig bringen, wie das zu ändern ist, wie sie rentabel werden können, wirtschaftlich, dem großen Ganzen eingeordnet, der Kriegswirtschaft. Ist es nicht so, Max? Es ist so, Erich. Es ist leider so. Wenn das so ist, dann muss man hier eben einen, was weiß ich, einen KZ-eigenen Rüstungsbetrieb aufziehen oder dergleichen. Dann kann ich so nicht weitermachen. Dann bin ich nicht mehr der richtige Mann für diesen Posten. Ich sehe das nicht so prinzipiell, Arnold. Um was es hier geht, warum der Herr Socker mit mir hierher gekommen ist, das ist den richtigen Weg zu finden, damit du deine Aufgaben durchführen kannst weiterhin. Vorbildlich, Arnold, das wird nicht bestritten. Dass du aber andererseits den wirtschaftlichen Forderungen nachkommst und rationell wirst. Daher ja auch der Vorschlag dieses neuen Sonderbetriebs, den ich dir gemacht habe, Arnold. Den ich nebenbei bemerkt überall realisieren könnte. Sofort mit jeder Unterstützung. Habe ich recht, Erich? Der Vorschlag hat die volle Unterstützung des Wirtschaftshauptamtes. Und warum willst du den Betrieb gerade hier machen? Weil wir hier die Voraussetzungen haben. Weil ich mich hier wohlfühle auch. Das Lager ist mein Stall, den ich zusammen mit dir aufgebaut und in den ich meine Kräfte investiert habe. An dem hänge ich, Arnold. Aber vor allem will ich den Betrieb hier machen, weil du ihn brauchst. Weil er für dich die Butter ist aufs Brot. Ich weiß nicht, Max. Ich kann mich nicht erwärmen. Ein Fälscherbetrieb in einem Konzentrationslager. Falsche Pässe, Dokumente, Valuta. Für wen wird denn eine Fabrik gebraucht, um falsche Pässe herzustellen und falsche Devisen? Offen gestanden, ich traue der Sache nicht. Ich finde sie zu riskant. Ich finde die hergeschenkten Häftlingstaxen viel riskanter. Wirtschaftlich für dich. Weiß Gott. Was meinst du damit, Max? Hast du dich nicht gewundert, Arnold, dass man dir zu den ersten richtungsweisenden Verhandlungen über die Häftlingstaxen, die die Industrie bezahlt, ausgerechnet einen alten Schulfreund schickt? Was willst du damit andeuten? Nichts, Arnold, nichts. Ich spreche als Kamerad, aber du kennst ja die Einstellung von Obergruppenführer Müller zu diesem Punkt. Es wird natürlich immer geredet. Prost, Arnold, auf dein Wohl. Und auf deins, Erich. Prost, Max. Um noch einmal auf diesen von dir geplanten Sonderbetrieb zu kommen, das sind doch Millionen, die da zu investieren wären, erstmal in so ein Unternehmen. Ganz recht, Arnold. Ich seh's nicht, Max. Ich seh's einfach nicht. Nicht in dem Umfang, nicht mit diesem Risiko. Wenn man, sagen wir, die Sache klein anfangen und sich organisch entwickeln lassen könnte. Beispielsweise, du baust dir Block 1 um, fängst mit Pässen an, sagen wir, oder Pfundnoten. Wenn ich eine neue Sache steigen lasse, dann lasse ich sie groß steigen oder gar nicht. Da kann ich kein Ladengeschäft aufmachen mit, man muss sich nach der Decke strecken. Keine Handwerksbude mit, ohne Fleiß kein Preis und jeder hat mal klein angefangen. Da brauche ich Linie, Aufmachung, 20. Jahrhundert. Denn eine 10-Dollar-Note oder ein Pass, das ist nicht irgendein Kunstdreck, der auf jede beliebige Weise herzustellen ist, sondern eine erste Qualitätsware, zu der es eines braucht, Vollendung. Eine ziemlich gute 10-Dollar-Note ist Schund und ein ziemlich guter Pass ist Selbstmord. Da kann ich mir nicht 20 zweitklassige Figuren hinsetzen, die vielleicht ganz nett zeichnen können und am Fressen sparen und am Werkzeug und einfach nichts in sie reinstecken. Da kann doch nur Provinz rauskommen. Da soll man die Sache lieber gleich lassen. Dazu ist die Idee viel zu gut. Hundertprozentig ja, vom Standpunkt des Wirtschaftshauptamtes aus. Ganz oder gar nicht, Herr Klütefisch. Und da wir es brauchen, ganz. Was würdest du denn sehen, Max? Minimum? Ich denke da, Minimum, man etwa 100 erste Leute, internationale Fachleute. Die haben wir in unseren Lagern sitzen, da sind wir konkurrenzlos. Und die kriegen eine erstklassige technische Ausrüstung. Und die kriegen auch ein erstklassiges Fressen. Das ist mir egal, ob das Berufsganoven sind oder Itzigs oder warme Brüder oder sogar politische Verbrecher. Das sind für mich einfach Fachleute, denen ich eine Begeisterung für ihre Arbeit machen muss, solange ich diese Devisen brauche und diese Pässe für unsere nationalen Aufgaben. Da heiligt der Zweck die Mittel. Da kriegen sie anständige Unterkünfte, pro Mann ein Bett, ehrliche Arbeitszeit, intelligentes Wachpersonal und sogar Butter, Zigaretten, Lederschuhe. Ich gehe bis zu einer Kinovorstellung, monatlichen Bordellbesuch bei entsprechender Leistung. Das kostet uns keinen Pfennig, das kann man mit dem Frauenlager regeln. Und wenn wir das Ding so hochmodern aufziehen als Sonderlager... Dass Ihnen nur mehr rein verwaltungsmäßig unterstehen sollte, denke ich, Herr Klötefisch. Um deine Prinzipien nicht zu tangieren, Arnold, und weil du ohnehin überlastet bist, wenn wir das so aufziehen, technisch verantwortlich ich, kaufmännisch der Herr Socker, dann haben wir in 5 Monaten einen hochrationellen Musterbetrieb mit allen Schikanen, um den sie uns angeschissen kommen werden von Auschwitz bis Buchenwald. Da kannst du dich an mich halten, Arnold. Da mache ich mich dafür stark. Und da macht sich das ganze Wirtschaftshauptamt dafür stark, sowie das Abwehrreferat im Sicherheitshauptamt. Prost. Prost. Prost. Also dann lass deinen Ballon steigen, Max. Ich habe nur herausfinden wollen, ob dir die Sache ein Herzensbedürfnis ist, und ich seh's. Die Idee ist allererste Klasse. Wenn du die Unterstützung von oben hast, und du hast sie, ich seh's, dann mach es. Ich bin der Letzte, der dann einem Freund Knüppel zwischen die Beine schmeißt. Du kennst mich. Ich tät's nicht machen, Arnold, und ich hab das auch Socker gesagt, wenn's nicht richtig wäre. Auch für dich. Wenn wir das Unternehmen D ins Auge fassen, D wie Dollar, sehe ich die wirtschaftliche Lage hier im Lager als saniert an. Die Frage nach den Häftlingstaxen ist damit erledigt. Schnee vom vorigen Jahr, Herr Klötefisch. Ich würde das nicht verquicken wollen, Herr Socker. Das Argument von Obergruppenführer Müller, den Wert des Menschen betreffend, ich find's beachtlich. Ich werde darüber nachdenken. Wenn etwas gut ist, soll man es besser machen, ist mein Wahlspruch. Die Kameradschaft muss eine Basis haben. Fernschreiben an das Sicherheitshauptamt. Bitte beschaffen Sie Originalakten im Prostituiertenmordprozess Bogatzka, Berlin 1932. Insbesondere Zeugenvernehmung Max Halske, damals Hilfskellner. Vorbestraft wegen Zuhälterei. Heil Hitler, Fernschreiben an Max Halske. Es hat hier im Sicherheitshauptamt, lieber Max, ein bemerkenswertes Interesse an den Akten im Mordprozess Bogatzka eingesetzt, die ja, wie du weißt, durch Kriegseinwirkungen leider verloren gingen. Anschreiben bitte vernichten, Heil Hitler. Die Liebe ist bekanntlich eine Himmelsmacht, besonders die gelernte. Frauen sind keine Engel, sie tun so, doch nur zum Schein. Stochert der Klötefisch, der Idiot, in meinem Lebenslauf rum. Reg dich nicht auf, Max, der ist bald so klein. Wenn der erst sieht, wo die neue Linie lang geht, die wirtschaftlich... Lässt den Shampoo springen, Süße? Hey. Nimm eine Flasche mit nach oben, Kleine. Ich komm gleich nach. Beeil dir aber, ja? Übrigens, der Klötefisch hat tatsächlich ein technisches Gutachten anfertigen lassen, mit welchen Kosten und welchen Mitteln das Lager in einen industriellen Betrieb umgewandelt werden kann. Du wirst sehen, der riskiert. Die Frage, wer bei den Häftlingstaxen für die Industrie den Schnitt macht, scheint ihm an die Nieren gegangen zu sein. Donnerwetter. Ja, schau dir mal die Blonde an. Die ist neu. Aha, neu. Noch was. Man hat mir eine interessante Zahlenkombination aus Zürich zugespielt. Es soll sich dabei um das Nummernkonto von Klötefischs Frau handeln. Ey, der alte Gauner. Räumt auf alle Fälle schon mal tüchtig was zur Seite. Aber uns gegenüber Moralzeichen, das kann er. Vielleicht sollte man eine kleine Wirtschaftsprüfung bei der Mona AG veranlassen. Da müssen sich doch Belege über private Zuwendungen an Klötefisch finden lassen. Jedenfalls, Wenn er noch einmal gegen unseren Plan stänkert, dann wird Tacheles mit ihm geredet. Ein Freund, ein guter Freund. Aber wer nicht steigt, der fällt. Ein Treffen in der Jagdhütte von Ernst Blombach, Arbeitsdirektor der Mona AG, mit seinem alten Schulfreund Arnold Klütefisch. Es ist sehr nett, dass du gekommen bist, Arnold. In meiner Einsamkeit ein paar Enten schießen. Bei all deiner Arbeit. Sehr nett und freundschaftlich, dass du mich informiert hast. Ernst, ich komme privat. Ich hielt's für meine Pflicht. Menschlich und wie wir stehen. Arno, es ist nicht die erste Vertragskündigung, die wir kriegen. Wir nicht und andere Firmen nicht. Nachdem die Industrie in den Lagern investiert hat, zu fest vereinbarten Bedingungen, nimmt man uns jetzt die Häftlinge weg und will uns mit diesen ungelernten Kräften erpressen. Weil man das Monopol hat. Als wenn nicht alles in einen großen Topf ginge, schließlich. Wenn wir höhere Löhne für die Häftlingsarbeiter zahlen, dann ist in diesem allgemeinen Topf, das ist doch klar, schlussendlich halt weniger drin. Es geht nach meinen Informationen, Ernst, nicht in erster Linie um die Löhne. Worum geht es dann? Warum wird uns dann gekündigt? So viel ich höre, ich habe mich umgehört, geht's um den Plan, die Liquidierungsprogramme auf spezielle Lager zu beschränken und die anderen in wirtschaftlich arbeitende SS-Unternehmungen umzuwandeln. Die Arbeitskräfte, die wir haben in den Lagern, die sollen in eigenen Rüstungsbetrieben ausgewertet werden und auf eigene Rechnung. Da lach ich, Arno. Ja, da kann ich bloß lachen. Weil's weltfremd ist. Weißt du, was das kostet, sowas aufzubauen? Die reine Romantik anzunehmen, dass wir imstande wären, jetzt im vierten Kriegsjahr SS-eigene Betriebe mit Produktionslagern auszurüsten. Milliardenmäßig. Selbst wenn wir es wollten. Hörst du kein Radio? Es ist nicht irgendwer, Ernst, der diesen Plan hat. Er liegt beim Reichsführer SS zur Unterschrift. Der Herr Himmler ist eine Sache. Eine andere ein zusammenbrechendes Rüstungsprogramm. Wer die neuesten Produktionsanalysen unserer Rüstungsbetriebe liest vom letzten halben Jahr, der lässt den Plan fallen wie eine heiße Kartoffel. Ich denke als Mensch wie du, Ernst, jedoch als Offizier, der seine Order hat. Ich muss es machen, Ernst, in großem Maßstab. Mir sitzt das Wirtschaftshauptamt im Genick. Wenn ich nicht zurückfallen will, muss ich an diesem Wendepunkt in die Initiative kommen. Ich bin dabei, Ernst, eine KZ-eigene Rüstungsproduktion aufzubauen. Ich hoffe, du nimmst es nicht persönlich. Nein, Arno, nein. Ich verstehe dich in deiner Lage vollkommen. Es gibt Sachen, die probiert sein wollen. Ich sehe es als Experiment. Mach es. Mit aller Energie. Der Pudding erweist sich beim Essen, wie man sagt. Gehen wir Enten schießen, Arno. Es ist die einzige Erholung, die man hat. Man muss auch in die Zukunft denken können. Max Halske, Reflexionen. Endlich. Das ausdrückliche Platzet des Reichsführers SS für unser Unternehmen D ist da. Unser Plan ist in Dimensionen gestellt und mit Mitteln ausgestattet, die wir uns nicht erträumt hatten. Socker und ich sind dem Wirtschaftshauptamt direkt unterstellt, also unsere eigenen Chefs. Geheime Reichssache gegenüber jedermann. Die Kommandanten aller Konzentrationslager sind angewiesen, uns vorrangig zu unterstützen. Der Reichsführer erwartet Vollzugsmeldung für Unternehmen D zum 1. Oktober. Die Vorbereitungsarbeiten laufen auf vollen Touren. Leider hat sich herausgestellt, dass die Lagerkartei der Fälscher und Bankspezialisten nachlässig und lückenhaft geführt ist Unterlagen über Inhaftierte aus den grafischen Bereichen, wie zum Beispiel Lithografen, Retuscheure, Metallstecher und Graveure, gibt es ebenso wenig wie über bildende Künstler, also Restaurateure, Schriftspezialisten, Miniaturmaler. Unsere Arbeit ist ohne Vorbild, über alles Neuland zu bearbeiten. Endlich aus der Routine heraus. Die Aussicht, ein Unternehmen aufzubauen, das meinen schöpferischen Neigungen ganz entspricht, erzeugt in mir ein lange nicht gekanntes Glücksgefühl. Ich weiß, dass ich dabei etwas wirklich Erstrangiges leisten kann. Es klingt für einen Hauptsturmführer vielleicht seltsam, aber ich bin kein Nazi. Ich wäre in jedem System hochgekommen und ich bin nicht willens, mit irgendeinem unterzugehen. Wie es steht, halte ich den Krieg für verloren. Wenn es danach für uns, die wir nicht aussteigen können, noch einen Wechsel auf die Zukunft gibt, dann wird der in unseren Werkstätten mit unseren gefälschten Pässen und Devisen ausgeschrieben. Tagebuch des Scharführers Willi Schramm, Leiter der Postabteilung. Sonnabend, 15. Juli. Seit 2 Tagen, der Klütefisch ist auf Dienstreise, herrscht im Lager ein uns allen unerklärliches, unproduktives Durcheinander, das letztlich wieder wir Kleinen auszulöffeln haben werden, durch Überstunden und Urlaubssperre. An den Laderampen stehen bereits jetzt 3 Transportzüge voll Juden, die nicht abgefertigt werden können, weil die dafür Zuständigen anderswo eingesetzt sind. Und jeder Transport ist 8 Tage und mehr unterwegs. Die Jauche läuft unter den Schiebetüren heraus. Und der Gestank und das Geschrei. Hauptsächlich vor Durst in der Sonne. Es denkt sich niemand, dass das an unsere Nerven geht. Wie soll denn eine reibungslose Abfertigung durch uns möglich sein, wenn die Leute verrückt sind vor Angst und nur die Hälfte noch lebendig? Wo doch alles auf dem Vertrauen aufgebaut ist, hier im Lager. Bis in die Duschräume hinein. Hält man die Juden für blöde? Busse. Hörst du? Jetzt schreien sie bloß noch. Wie Viecher. Ja, doch. Schlafhärte. Was wird? Bin ich Jesus? Schlaf. Tagebuch des Scharführers Willi Schramm. Montag, 17. Juli. Die Arbeit noch immer nicht aufgenommen und 5 Transportzüge auf den Gleisen. Rund 200 Güterwagen, die brach liegen. Und das bei unseren schweren Abwehrkämpfen im Osten. Wer will das verantworten? Ist das Judenprogramm höherenorts gestoppt oder befinden wir uns schon wieder in einer Umorganisation? Wie soll ein Betrieb da auf seine Leistung kommen? Wilde Gerüchte kursieren. Die Häftlinge, die in der Mona AG arbeiten, 5000 Mann, sind offenbar auf Anweisung von Klütefisch heute nicht ausgerückt. Ein Stab von Technikern vermisst das Gelände zwischen dem Lager und der Mona AG. Es ist von Munitionsfabriken die Rede, direkt im Lager angegliedert, wegen der Luftangriffe im Reich. Andere sprechen von Geheimwaffen, die hier produziert werden sollen. Alfred Hertel, KZ-Häftling, Kommunist und Schriftsteller. Über Nacht hatten wir von der Postabteilung alle unsere Privilegien verloren und wurden den Arbeitskommandos zugeteilt, die morgens zu Erdarbeiten für neue Industrieanlagen ausrückten und abends auf dem Rückmarsch 20 bis 30 Tote ins Lager trugen. Es standen keine Maschinen zur Verfügung und die Arbeit im schweren Lehm mit Spaten und Pickel wurde mit Schreien und Schlägen unerbittlich angetrieben. Wenn jemand umfiel, wurde er einfach an den Rand der ausgeschachteten Grube gelegt. Wir haben trotzdem weitergearbeitet, auch wenn da ein paar tote Kameraden lagen. Ich glaube, es gelingt niemandem länger als 2 oder 3 Jahre zu widerstehen, wenn der Druck so groß ist. Ein Mensch braucht eine Perspektive, sonst verliert er alle Lust. Mittwoch, 19. Juli. Klütefisch ist zurück und hat angeordnet, dass die Transporte, wie sie stehen, nach Auschwitz umgeleitet werden. Es ist sonnenklar, dass sie dort als faules Fleisch ankommen. Ich ärgere mich nicht mehr. Ich mache meinen 8-Stunden-Dienst und fertig. Gegenwärtig beaufsichtige ich Steinbrucharbeiten, was jeder hergelaufene Idiot machen kann. Alles, was Beine hat, das ganze Lager schachtet bis zum Umfallen Fundamente aus und schleppt Steine. Ich frage mich, habe ich mir dazu meine unersetzbaren Schriftspezialisten herangebildet, dass sie mir jetzt in 14 Tagen zu Schanden gemacht werden? Ob unsere Arbeit in der alten Form überhaupt wieder aufgenommen wird, das steht noch in den Sternen. Aber wenn ich, der Vorschlag wurde tatsächlich gemacht, vorgedruckte Karten an die Angehörigen versende, dann kann ich ihnen auch gleich eine Ansichtskarte von den Krematorien hinschicken. Ich spiele direkt mit dem Gedanken, mich beim Kommandanten melden zu lassen. Oder um meine Versetzung nachzusuchen. Na, Hertel? Was sagen jetzt eure Politiker und eure Internationale, die das Menschenrecht erkämpft? Tut gut das Arbeiten an der frischen Luft, wie? Aha. Ja, sie sagen, du wirst uns das Dicke nicht aus der Suppe fressen, Hilscher. Es kommen noch andere Zeiten. Ja, wenn du sie erlebst, Genosse. Da habe ich einen Extrastein für dich. Den kannst du schleppen. Mittwoch, 2. August. Wieder was Neues, aber Erfreuliches. Hauptsturmführer Max Halske ist mit einer Kommission ins Lager gekommen. Sie haben ihr Büro in dem neuen Krematoriumsbau aufgemacht und prüfen dort Häftlinge für ein Spezialunternehmen, meistens BVer. Zuerst und vor allen anderen will ich die Grüße an die Liebenmannschaft von Rauchpost Willi sehen, soll Halske in der Hauptverwaltung geäußert haben. Meine Leute also. Er kam auf die Baustelle und begrüßte mich mit Handschlag. Er ist eben ein echter Kamerad geblieben. Von 200 Häftlingen, die er hier hat prüfen lassen, sind nur 18 durchgekommen. 14 davon aus meiner Abteilung. Das war mir eine kleine Genugtuung. Die Herren waren mehr als einmal hingerissen. Halske sagte zu mir, als meine Leute fertig waren, was ich für mein Unternehmen brauche, ist wirkliche Intelligenz. Und die findest du nur bei Verbrechern oder Künstlern oder geprügelten Vorhautbeschneidern. Denn Intelligenz ist Anpassungsfähigkeit, nichts anderes. Du bist also der Hertel. Hertel Alfred, Häftlingsnummer 118-820. Jawohl, Herr Hauptsturmführer. Alfred Hertel, alias Ben Hart, die Tugend der Kannibalen, Theater am Nollendorfplatz, 1932 vor den Märzwahlen, stimmt's? Jawohl, Herr Hauptsturmführer. So sieht man sich wieder, Hertel. Die verführerische Nase, schief von Geburt? Nein, durch Erziehung, Herr Hauptsturmführer. Wo? SA-Sturmlokal Eintracht Zietenstraße. Durch Bruch des Nasenbeins und den Genuss einer Flasche Rizinusöl. Und hat dir das geholfen, Hertel? Jawohl, Herr Hauptsturmführer. Wie es in deinem Machwerk da geheißen hat, gegen das gesunde Volksempfinden, der Mensch bekennt im Dalles, fließt aus der Nase Blut, die Wahrheit jeden Falles, der Mensch ist gut. Ist das so, Hertel? Jawohl, Herr Hauptsturmführer. Der Mensch, besonders im Unglück, entwickelt sich beständig aufwärts. Ich hab's behalten, weil ich es vielleicht ein Dutzend Mal gesehen habe und mehr. Dienstlich. Als einer von den Leuten, die dir den Skandal gemacht haben, mit den Feuerwehrtuten, den weißen Mäusen. Was hast du an der Schweinerei verdient, Hertel? 100.000? Gib's zu. Jawohl, Herr Hauptsturmführer. Und weißt du, was ich damals dafür gekriegt habe? 3 Mark, Bockwurst, ein Bier und eine Schachtel R6 jeden Abend. Aber ich habe was draus gemacht, das siehst du. Mit diesen 3 Mark, mit denen ich angefangen habe. Und? Warum? Weil Sie die Idee begriffen haben, Herr Hauptsturmführer. Quatsch. Weil ich begriffen habe, was das ist, eine Idee. Ein Transportmittel. Und weil du das nicht begriffen hast, stehst du hier. Als ein Dreck, der davor zittert, ob ich den Daumen rauf oder runter mache. Ja? Jawohl, Herr Hauptsturmführer. Der Mensch schafft sich selbst. In einem Tümpel wachsen ihm Schwimmhäute. Auf dem Prügelbock schwielen. Als selbstständigem Unternehmer schwingen. Das ist meine Philosophie. Und die habe ich nicht von irgendeinem Tintenpisser. Die anhaltende Sympathie Halskes mir gegenüber, die sich vielleicht aus seiner Neigung zur Selbstdarstellung und zum philosophischen Diskurs erklären lässt, brachte mich in den folgenden Monaten in die privilegierte Stellung eines ersten Lagerschreibers im Unternehmen D als rechte Hand Halskes. Sein Einfallsreichtum, seine Arbeitskraft, sein Organisationstalent waren imponierend. 2,5 Monate vor der gestellten Frist konnte er dem Sicherheitshauptamt das Unternehmen D als produktionsbereit melden. Ein guter Geheimnisträger ist vor allem ein toter Geheimnisträger. Samstag, 28. August. Die Einweihung der neuen unterirdischen Hallen für das Unternehmen D hat stattgefunden. Vor dem offiziellen Akt ließ Hauptsturmführer Halske die beim Bau beschäftigten Häftlinge in der Mehrzahl Juden antreten und dankte ihnen in einer ungewöhnlich herzlichen Ansprache. Er sprach von den Pyramiden, die den Ruhm ihrer Erbauer, Sklaven, noch nach Jahrtausenden kündeten. Das Unternehmen D sei so eine Pyramide. Er sprach von den unbekannten, ungerühmten Rädchen im Getriebe der Weltgeschichte, von der menschenformenden Kraft der Arbeit im Allgemeinen und ihrem Adel im Besonderen. Halske hatte die Duschräume des neuen Krematoriums zu einer kleinen Feier herrichten lassen, und es wurden Bockwurst und Bier, Prämienscheine für Tabak sowie Schweineschmalz und Lederschuhe an die Häftlinge verteilt. Ein paar Stunden später hatten sie alle das Krematorium durch den Kamin verlassen. Das Unternehmen D bestand darin, dass 120 erste Fachleute aus allen Konzentrationslagern herausgekämmt, von Kapazitäten auf den neuesten Stand der Technik gebracht, in einem erstklassig organisierten und ausgerüsteten Betrieb Valuta, Dokumente und Pässe für die SS-Abwehr herstellten. Sie sollte nach einer Weisung des Reichsführers SS zu gegebener Zeit die Aufgaben der Abwehrapparate der Wehrmacht übernehmen. Halskes Idee, das Unternehmen D auch mit der Sicherung der Führungskräfte im Katastrophenfall zu betrauen, durch Vorbereitung entsprechender Papiere, getarnter Banknoten und Wertpapierdepots, sicherte dem Unternehmen die wohlwollende Unterstützung der obersten Leute. Als der persönliche Referent des Reichsführers SS seinen Besuch zur Einweihung ankündigte, erschien plötzlich auch Klütefisch, der Halske wochenlang geschnitten und seine Arbeit nach Kräften boykottiert hatte. Es freut mich, Max, dass du es geschafft hast, hundertprozentig. Du allein, von der Idee geleitet, mit deiner Willenskraft. Es ist bewundernswert, was du vollbracht hast. Ich gratuliere als Freund, das macht dir keiner nach. Wenn eine Sache in den Fundamenten stimmt und man auf seine Freunde zählen kann, im Stillen, wie ich auf dich, Arnold. Ich weiß, ohne viel Aufhebens davon zu machen. Ich vergesse es nicht, Arnold. Ja, setz dich. Danke. Was du auch machst, und wenn man es auch missverstehen kann, ich weiß, dass du es als Freund machst. In der Stille. Was ich mache, Max? Was kann man missverstehen? Ich sag das allgemein, als Freund zum Freund. Dass ich dir nicht habe so helfen können, wie ich es gewollt hätte hier im Lager, Max, es waren die Umstände. Die Umstellung wirtschaftsmäßig, die nicht leicht ist, in der ich stehe, und angefeindet, wo du es nicht glaubst. Ich hoffe, du nimmst das nicht persönlich. Es würde mich kränken, wenn auf unsere alte Freundschaft auch nur der kleinste Schatten fiele. Dass du das denken kannst, Arnold. Ich mache mir meinerseits Vorwürfe umgekehrt, dass ich dir nicht mehr zur Seite stehen kann in deinem noch unvollendeten Werk. Das kühn ist. Mehr als kühn, Arnold. Wenn die Idee der KZ-eigenen Rüstungsbetriebe jetzt ein gewisses allgemeines Echo findet, du hast den Anstoß gegeben, Max, du und Socker. Es ist nicht meine Art, etwas zu vergessen, Max. Du bist zu bescheiden, Arnold. Du hast den Sinn fürs Große, der mir abgeht. Ich geb's zu, die Sache nicht riskiert, in der du steckst jetzt. Was hörst du, Max, dass du sie für riskant hältst? Nein, nicht wie sie heute steht, bei deinem Elan, deinen Verbindungen und ohne Zweifel Garantien. Du als alter Fuchs wärst doch bestimmt nicht reingegangen ohne Garantien. Zwiegenäht. Das ja, Max, ja. Doch diese wirtschaftlichen Dinge, die mir wesensfremd sind, wenn so ein Strang da reißt, weit oben, sagen wir, was dann? Was macht dir Sorgen, Arnold? Es ist nicht ernstlich, Max. Mehr ein Gefühl. Pläne, die geändert, Gelder, die plötzlich nicht mehr bewilligt werden. Als wäre der Schwung nicht mehr wie vor 4 Wochen. Entscheidend ist, dass du jetzt weitergehst, mit deiner ganzen Kraft auf Hauen und auf Stechen. Ich hab's erlebt bei uns. Wenn wir weich geworden wären. Prost Mahlzeit. Ohne viel Worte, Arnold. Zähl auf mich. Ich sehe, dass wir an einem Strang ziehen. Und es freut mich, Max. Ich hoffe, dass alles wird, wie ich dir es wünsche. Das hoffe ich bei dir auch. Wie weit die Decke reicht, sieht mancher erst, wenn er darunter liegt. Der wünscht dir die Pest an den Hals, der Glütefisch, so wie du ihm. Ich sehe in ihm den eifrigsten Totengräber, der jemals am eigenen Grab geschaufelt hat. Es ist die Angst, die ihn vorwärts treibt. Soviel ich höre, ist im ganzen Wirtschaftshauptamt niemand, der das gewollt hat, KZ-eigene Rüstungsbetriebe. Niemand, der ihn stützt. Ich frage mich, liest er keine Zeitung? Diesen interessanten Kommentar im Reich von Dr. Goebbels. Wo die Not am größten, da ist Gott am nächsten. Die Dnieper-Sosch-Linie, 400 Kilometer zurück, unausgebaut. Wenn er das offenen Auges einmal lesen würde, der Glütefisch, müsste er doch wissen, wo Gott wohnt. In der Rüstungsindustrie. Dass der niemand an den Karren fahren darf, das ist doch wohl sonnenklar. Du warst dabei, Max, wie ich ihm abgeraten habe, damals. Als ob wir uns diesen Hickhack-Industrie-SS leisten könnten, in unserer jetzigen Lage. Der Glütefisch ist so dumm, dass ihn die Gänse beißen. Er fällt beim ersten Gegenschlag der Industrie. Und das ist bald. Arbeit macht frei. Darum ist es die Aufgabe der fortgeschrittenen psychologischen Wissenschaft, die Umwandlung des äußeren Zwanges in einen inneren zu ermöglichen. Max Halske, Reflexionen. Es ist erstaunlich, wie jedes Geschäftsunternehmen die Menschen in seinem Sinne formt und verändert. Das Unternehmen D unterscheidet sich von einem Industrieunternehmen der freien Wirtschaft. Schon heute nur in den Äußerlichkeiten, nicht im Wesen. Die schöpferische Eigeninitiative der Betriebsangehörigen, wie ich es nennen möchte, hat sich auch hier voll entfaltet. Der Mann, der noch vor 2 Monaten in Auschwitz morgens im Laufen uriniert hat und auf einen Latrinenplatz verzichtete, um einen Platz in der Waschbaracke zu ergattern, meldet jetzt als Gütekontrolleur einen Facharbeiter, der Ausschuss macht, ungerührt seinem Abteilungsleiter. Der verwarnt den Mann beim ersten Mal, stuft ihn beim zweiten Mal zurück und schlägt beim dritten Mal vor, ihn zu entlassen, um nicht seinerseits entlassen zu werden. Denn Entlassung aus D bedeutet meistens Tod. Jedenfalls arbeitet das Unternehmen D seit dem ersten Tag seiner Produktionsaufnahme nicht nur rentabel, sondern mit Überschüssen. Bereits heute, nach einer Anlaufzeit von 3 Monaten, kann gesagt werden, dass das Werk die ungewöhnlich hohen Anlagekosten in 2 bis 2,5 Jahren amortisiert haben wird. Die Treue ist das Mark der Ehre. Oder wer erledigt wen? Ernst Blumbach, Arbeitsdirektor der Mona AG und KZ-Kommandant Glütefisch in der Sauna. Du musst mich verstehen, Arno. Wenn dieser Vorvertrag über die Fertigungsautomaten aus diesem verbombten Betrieb in Castrop-Rauxel mit der Mona AG besteht, was kann ich da machen? Wir brauchen die Maschinen. Ich brauche sie auch. Und ich bin fertig, Ernst, wenn ich sie nicht kriege. Abgelöst. Wenn du das willst, dann gut. Es war auf deinen Rat, dass ich mich exponiert habe. Jetzt stehe ich da. Die Hallen sind fertig. Ich brauche die Ausrüstung, damit wir anfangen können zu produzieren. Wenn ich mich in deine Lage versetze, Arno, als Privatmann und Freund, es gibt da Wege, glaube ich, sie zu kriegen. Hart auf hart. Wenn die Mona AG einen Vertrag darüber hat, wie denn? Du könntest die Maschinen einfach beschlagnahmen lassen. Durch deine vorgesetzte Behörde, das Wirtschaftshauptamt. Zugegeben, das wäre ein unfreundlicher Akt unserer Firma gegenüber. Aber du hättest deinen Betrieb ausgerüstet. 15.000 Häftlinge produktionsbereit in einem mustergültigen KZ-Betrieb. Und ihr? Was macht denn ihr? Wenn die SS uns die Maschinen in Castrop-Rauxel beschlagnahmt, wir müssten darauf reagieren, natürlich, da wir sie brauchen für die Rüstungsauflagen, die wir haben. Scharf reagieren. Wir wären gezwungen, nehme ich an, unsere Lagerbetriebe, die wir ja, seitdem man uns die Häftlinge genommen hat, nur notdürftig mit Fremdarbeitern unterhalten, als uneffektiv ganz aufzulösen. Weil wir sie nicht ausrüsten können. Und dann? Unsere bisherigen Produktionsverpflichtungen dem Reich gegenüber müssten wir natürlich kündigen. Und damit ginge die Sache als Exempel ganz automatisch an den Rüstungsminister. Was der unternimmt, was weiß ich. Dienen geht über Verdienen. Aber wer bereit ist zu stürzen, findet Scheiße überall. 15. April 1944. Ganz überraschend ist es im Lager zu großen personellen Veränderungen gekommen. Klütefisch wurde von seinem Amt als Lagerkommandant entbunden und in den einstweiligen Ruhestand versetzt. Auch die Leitung des Sonderunternehmens D, Socker und Halske, wurde abgelöst, was mir persönlich wegen Halske sehr leid tut. Ebenso wurden die KZ-eigenen Betriebe, die in der nächsten Woche endlich ihren Betrieb hätten aufnehmen sollen, aufgelöst. Alle Häftlingsarbeiter, die dorthin abgestellt waren, sind wieder zur Mona AG zurückbeordert worden. Direktor Blombach war aus diesem Anlass selber im Lager. Alles also wieder beim Alten. Die Zerreißung der Interessen, die in den letzten Monaten hier bei uns herrschte, war ja auch ein wirkliches Elend. Es geht doch schließlich einzig um unsere Wehrkraft. Man spricht davon, der Rüstungsminister habe direkt beim Führer interveniert und als unmittelbare Folge seien die Betriebe wieder an die Industrie zurückgegeben worden. Es heißt, der Führer habe das Ganze als sinnloses Experiment scharf verurteilt. Als im Frühjahr 1944 eine Kommission das Lager nach Häftlingen durchkämmte, die eine militärische Ausbildung hatten, ergriff ich die Gelegenheit sofort und meldete mich für eine Frontbewährung. Nur so konnte ich jemals auf eine Chance zum Desertieren hoffen. Ich kam zunächst in ein Ausbildungslager nach Ostpreußen, dann zum SS-Regiment Dirlewanger, einer Bewährungseinheit. Es bestand überwiegend aus straffällig gewordenen Leuten. Auch Offiziere und Unteroffiziere kamen aus SS- oder Wehrmachtsgefängnissen. Nach den starken Verlusten in den Kämpfen von Minsk wurde die Einheit nun als Straf- und Konzentrationslager neu aufgefüllt. Ich gehörte zum 1. Bataillon Dirlewanger, 3. Kompanie, unter Hauptsturmführer Max Halske, dem man kurz vorher die Leitung des Unternehmens D weggenommen hatte. Wir wurden in Polen eingesetzt. Bevor es mir gelang zu desertieren, war ich an der schauerlichen Niedermetzelung der Bevölkerung von Warschau beteiligt. Get out! Whether you slept or whether various kept you awake the whole night, you had been separated from your children, from your wife, from your parents. You don't know what happened to them. How could you sleep? In den ersten Tagen wurden von der SS zwischen 20.000 und 30.000 Zivilpersonen erschossen. Der Feldwebel schaut's. Achtung! Stillgestanden! Na, wird's mal! Oder soll ich mit dem Gewehrkolben nachhelfen? Na gut, wenn ihr es durchaus so haben wollt! Befehlsgemäß wurde nicht unterschieden zwischen Kämpfern und unbeteiligten Zivilisten. The sergeant and his subordinates hit everyone. Young or old, strong or sick, guilty or innocent. Zwischen Frauen, Männern und Kindern. Kranken und Gefängnisinsassen. It was painful to hear the groaning and mourning. Luftangriffe, Flammenwerfer und Artilleriebeschuss verursachten unlöschbare Brände in der Stadt. The next thing I knew was a soldier saying, they are all dead. Warschau war ein Meer aus Feuer und Blut. Then I heard the sergeant shouting, abzählen! They started slowly and irregularly. One, two, three, four. Achtung! The sergeant shouted again. Rasche! Nochmals von vorn anfangen! In einer Minute will ich wissen, wie viel ich zur Gaskammer abliefere! Abzählen! Wir brauchten fast einen Monat, um an dem Ghettobezirk entlang durch die Altstadt bis zur Weichsel vorzustoßen, wo drüben die Rote Armee stand und tatenlos die Liquidierung des Warschauer Aufstandes durch die deutschen Truppen abwartete. Ein Telegrammwechsel. Ministerpräsident Churchill an Marschall Stalin. 4. August 1944. Auf dringende Anforderung der polnischen Untergrundarmee werden wir etwa 60 Tonnen Ausrüstung über dem Südwestteil von Warschau abwerfen, wo sich ein polnischer Aufstand in heftigem Kampf gegen die Deutschen befinden soll. Es heißt auch, dass sie um russische Hilfe bitten, die nur wenige Kilometer entfernt zu sein scheint. Stalin an Churchill. Ich glaube, dass die Ihnen von den Polen übermittelten Nachrichten weitgehend übertrieben sind und kein Zutrauen verdienen. Ich bin überzeugt, dass die Warschau-Aktion ein leichtsinniges und schreckliches Abenteuer darstellt, das der Bevölkerung schwere Verluste verursacht. Das sowjetische Kommando ist zu der Überzeugung gekommen, dass es sich davon distanzieren muss, weil es weder direkt noch indirekt die Verantwortung für die Warschau-Aktion übernehmen kann. Roosevelt und Churchill an Stalin. Wenn die Antinazis in Warschau wirklich sich selbst überlassen werden, denken wir an die Meinung der Welt. Wir glauben, dass wir alle drei das Äußerste tun sollten, um dort so viele Patrioten wie irgend möglich zu retten. Wir hoffen, dass sie sofort Vorräte und Munition bei den Patrioten in Warschau abwerfen. Wenn, was so gut wie sicher ist, dem deutschen Triumph in Warschau ein Massaker folgt, sind die daraus entstehenden Folgen überhaupt nicht abzusehen. Stalin an Churchill, 22. August 1944. Früher oder später wird sich jedem die Wahrheit über die Verbrechergruppe herausstellen, die sich in das Warschau-Abenteuer eingelassen hat, um die Macht zu ergreifen. Diese Leute haben den guten Glauben der Einwohner von Warschau ausgenutzt, um viele nahezu unbewaffnete Leute den deutschen Kanonen, Panzern und Flugzeugen entgegenzuwerfen. Es ist eine Situation entstanden, in der jeder neue Tag nicht den Polen zur Befreiung Warschaus, sondern den Hitleristen zum Zusammenschießen der Einwohner von Warschau verhilft. Es kann kein Zweifel bestehen, dass die Rote Armee keine Anstrengungen scheut, die Deutschen vor Warschau zu schlagen und Warschau für die Polen zu befreien. Das wird die beste und wirksamste Hilfe für jene Polen sein, die Anti-Nazis sind. Liebe Maria, ich schreibe dir heute aus der Wachstube eines Straflagers in der Ukraine, nunmehr das vierte russische Lager seit meiner Desertion. Die Papierstreifen habe ich von den Bogen abgeschnitten, auf denen ich den Genossen der NKWD den parteimäßigen Gang meines Lebens beschreiben soll. Ich kann die schmalen Briefstreifen in den Stiefelsohlen deponieren. Die Stiefel dürfte ich behalten, weil ich ein Überläufer bin. Ich habe noch immer das Gefühl, in einer Welt des Todes zu leben. Das Lager ist sein Stapelplatz. Und es erscheint mir nicht möglich, irgendwohin dem Lager zu entkommen. Der Igel ist, wie im Märchen, immer schon da. Um dem KZ zu entkommen, meldete ich mich zu einer Frontbewährung und geriet in den Warschauer Aufstand. Um dem SS-Regiment Dirlewanger zu entkommen, ertränkte ich einen Mann in den Fäkalien der Altstadt von Warschau und desertierte. Aber der Igel war auch schon in Prager und dies ist mein viertes Lager. Alle Hoffnungen und Entwürfe für die Zukunft haben mich mit einem Mal verlassen, wie die Vögel den Baum, in dem sie sich ausruhten. In den Heeresberichten lese ich mit Genugtuung die Namen deutscher Städte. Der militärische Sieg scheint nahe und es öffnen sich die Konzentrationslager, durch die wir gegangen sind. Wie können wir aber dem Faschismus den Weg verstellen mit so vielen Straflagern im Rücken? Das Lager ist die Deformation unter dem Herrenblick. Die Tätowierung. Die Zerstückelung. Der Tod. Liebe Maria, es ist schwer, sein Leben zu opfern, aber es ist auch schwer zu töten. Selbst einen Mann wie Halske. Während ich ihn umbrachte, um zu den Russen überlaufen zu können, dachte ich, dass er ein armes Schwein sei, dass ein Aufstieg der Aufstieg eines armen Schweines sei. Aber ich drückte sein Gesicht mit der eisenbeschlagenen Stange unter den Flüssigkeitsspiegel der sich eindickenden Abwässer, wenn er in dem Bassin auftauchte und nach mir rief. Wie er begriffen hatte, ich wolle ihn umbringen, nannte er mich bei meinem Vornamen und versuchte, von der Stange wegzutauchen. Als er um Hilfe schrie, zerschlug ich mit dem eisernen Stangenende sein Gesicht. Schließlich sah ich es im Lichtkegel untersinken und Blasen heraufkommen. Kannst du dich erinnern, Maria, wenn man den Weg von den Nussbäumen über den Bach ging, wo das Wiesenberglein anstieg, wenn man da rief, »Was essen die Studenten?« und es gab ein Echo? Ich erinnere dich am leichtesten in der Kinderzeit. Kindersprache, Kindergegend. Und rufe mir die Namen ins Gedächtnis. Ich bin dann ziemlich sicher, du lebst. Liebe Maria, endlich hatte ich Gelegenheit, meine Sache der deutschen Parteileitung im Lager vorzutragen. Ich wollte vor allem mitteilen, was ich über die Konzentrationslager wusste, in denen ich in all den Jahren inhaftiert war, um zu ihrer raschen Befreiung beizutragen. Stattdessen aber immer neue Verhöre, immer neue Protokolle. Die Partei Maria ist nur noch der Schatten der Büros. Ich hatte es nicht mit Genossen zu tun, sondern mit Beamten, die sich wie andere Beamten verhielten, bezahlte Konformisten, die tun, was man von ihnen erwartet. In meinem Fall wissen die Beamten nicht, was von ihnen erwartet wird, deshalb schiebt man mich von einer Stelle zur anderen. Die Lüge ist die Luft, die man einatmet. Die revolutionäre Generation ist niedergemetzelt, die Geschichte umgelogen. Ich muss oft an die Geschichte von Lenin denken, der nach einer neuerlichen Hirnblutung, obwohl bei vollem Bewusstsein, nicht mehr lesen und nicht mehr sprechen konnte. Als sich sein Befinden besserte, wollte er sein Arbeitszimmer im Kreml wiedersehen. Er setzt sich an seinen Arbeitstisch. Er nimmt einen Bleistift zur Hand und versucht eine Unterschrift. Die Landkarte an der Wand betrachtet er mit Entsetzen, weil er sie nicht begreifen kann. Was von unseren Träumen übrig geblieben ist, Maria, erfüllt mich mit diesem leninschen Entsetzen. Ich sehe auf die Karte an der Wand und begreife sie ebenso wenig. Lüge ist die Luft, die man einatmet. Alfred Hertel überlebte den Krieg. Er kehrte nach Deutschland zurück, aber er fand den Anschluss an ein normales Leben nicht mehr. Im Jahr 1958 starb er im Alter von 54 Jahren in der Irrenanstalt Buch bei Berlin im alkoholischen Delirium. Wenn etwas gut ist, soll man es besser machen, ist mein Wahlspruch. Arnold Klütefisch, der 1944 als Kommandant des Konzentrationslagers abgelöst worden war, gelang die Flucht nach Brasilien mit Hilfe von Papieren und Devisen, die im Unternehmen D angefertigt waren. Seit Kriegsende arbeitete er unter dem Namen einer alten Einwandererfamilie in einer brasilianischen Tochterfirma der Mona AG als stellvertretender Direktor, sah das Werk und seine Niederlassungen in der Provinz aber nie. Auf einer kleinen Ranch scheint er mit Erfolg deutsches Milchvieh gezüchtet zu haben. Sein wirklicher Name wurde nicht aktenkundig, bis er 1960 seine Erinnerungen einem deutschen Verlag anbot, der das Manuskript jedoch als zu privat ablehnte. Weil doch alles auf dem Vertrauen aufgebaut ist hier im Lager, bis in die Duschräume hinein. Willi Schramm gelang es sich rechtzeitig, bevor das Lager durch die Rote Armee befreit wurde, abzusetzen. Seine Übernahme in den deutschen Postdienst ging problemlos vonstatten. Er lebt heute als pensionierter Beamter in der Nähe von Frankfurt. Als wenn nicht alles in einen großen Topf ginge, schließlich. Direktor Ernst Blombach von der Mona AG wurde, ebenso wie andere deutsche Industrielle, in den Nürnberger Prozessen wegen Zwangsarbeit und Versklavung von Kriegsgefangenen, Deportierten und Konzentrationslagerinsassen angeklagt. Vor Gericht gestellt wurden aber nur die drei größten, Flick, Krupp und EG Farben. Blombach gehörte auch nicht zu denjenigen Firmen, die nach dem Krieg bereit waren, Entschädigungen und Schmerzensgeld an die überlebenden Häftlinge zu zahlen, die in ihren Betrieben gearbeitet hatten. Von deutschen Pflichtmenschen. Nach der Erzählung Der Deserteur sowie Materialien aus dem Nachlass. Von Heinar Kippert. Hörspielfassung Valerie Stiegele. Alfred Hertel, KZ-Häftling, Peter Simonischek. Max Halske, Hauptsturmführer, Peter Fricke. Arnold Klütefisch, KZ-Kommandant, Hans-Michael Rehberg. Willi Schramm, Scharführer, Hans Schulze. Erich Socker, Sturmbannführer, Karl-Heinz Fietsch. Ernst Blombach, Arbeitsdirektor der Mona AG, Dieter Eppler. Vorarbeiter Gernot Duda. Hielscher Helmut Stange. Busse Wolfried Lier. Jüdische Frau Doris Schade. Und Cornelia Boje, Gerd Heidenreich, Dieter Krusche, Detlef Kügo und Michael Skasa. Ton und Technik Hans Scheck und Christina Schulze, Regieassistenz Irene Schuck, Regie Hans-Gerd Krogmann. Sie hörten eine Produktion des Bayerischen Rundfunks mit dem Hessischen Rundfunk und dem Norddeutschen Rundfunk.